Darf man eintreten? Yes. Herr Schnofer! Servus, Freund, oder was? Na was? Sie sind auch auf der Welt, Herr Schnofer. Ich werde lieber gar nicht mehr kommen. Der hat wichtige Geschäfte. Und kommt viel in noble Häuser. Ja, ordinäre Leute wie wir sind die mir zu wenig. Herr Schnofer, Sie nehmen mir es nicht übel, oder was? Aber ich habe im Geschäft noch zu tun, oder wo? Ich habe schon später noch das Vergnügen, Herr Knöpfe. Ja, ich muss jetzt leider Inventur machen, oder was? Auf Wiedersehen, bald, oder wann? Wir werden jetzt gleich hören, was er für Entschuldigung hat. Ja, reden Sie, Schnofferl. Wie befinden Sie sich, meine Damen? Na, sehr gut. Gut. Das gut. Das ist schön. Umso mehr Teilnahme sind Sie dem schuldig, der sich nicht gut befindet. Wer befindet sich denn schlecht? Ein meiniger Freund. Er will sich umbringen. Aus Liebesgram. Oh. Es gibt heute doch noch Leute, die eine Bildung haben. Ist diejenige außer Spreu? Gegen meinen Freund ist sie's. Und gegen andere ist es vielleicht nicht? Darüber schweigt der Historiker. Mein Freund hat an dem, dass sie ihn nicht mag, hinlänglichen Verzweiflungsstoff. Ist er vielleicht recht schier? Unendlich schier. Oh. Über sein Schicksal. Nein. Wir meinen sein Äußeres. Ist das schön? Sehr schön. Und ich will schon gar nichts davon sagen, dass er reich ist. Was reich? Ich weiß, das interessiert euch mal und gar nicht, aber er ist sehr reich. Der arme Mensch. Er dauert mich von Herzen. Wirklich? Ja, mal schauen. Wie geschwind sich's Mitgefühl zeigt, wenn so ein armer Mensch reich ist. Sie allein können helfen, meine Amabelsten. Was wir? Ja, wie? Reißen Sie diese Liebe aus seinem Herzen heraus. Wer verstünd das besser als Sie? Gehen Sie uns auf. Das war nicht gar. Was fällt Ihnen denn ein? Ich setze einen Preis auf sein Herz, die ihn auf andere Gedanken bringt, erhält... Das wäre doch überflüssig. Das Herz eines schönen, reichen Menschen ist ja ohnehin preis genug. Also bitte, ich habe jetzt einen wichtigen Gang. Jedenfalls aber, Herr Schnofferl, habe ich noch das Vergnügen, Ihnen und Ihren Freund zu sehen. Ganz auf Wiedersehen. Adieu, Madame Storch. Hörst du mal, der Unglückliche sitzt daneben im Kaffeehaus und starrt mit düsterem Blick in seinen Schwarzen hinein. Oh, ich hole ihn herauf. Ich bin gleich wieder da. Ja. Man sagt gern, das Schicksal ist blind. Das ist eine nachtschwarze Ausrede für die Scheuklappen, die wir selbst uns für die Wirklichkeit aufsetzen. Warum führe ich den Gigel ausgerechnet in dieses Haus? Warum habe ich mich nicht erkundigt, wer darin wohnt, wer neu eingezogen ist? Schnofferl, du hast versagt. Habe ich die Ehre, Ihnen meinen Freund vorzustellen. Sie verzeihen. Wissen Sie, bei uns ist nämlich halt alles so in Unordnung. Wir waren ja gar nicht gefasst. Wir erhalten nämlich nie Besuche. Ist das was Liebes, diese gänzlich unbesuchten Geschöpfe? So red doch was gegen. Wir haben nämlich gar keine Zeit, Bekanntschaften zu machen. Wir sind immer so mit Arbeit überhäuft. Sie haben gar keine Zeit, diese guten, überhäuften Geschöpfe. So red doch was, sag eine Galanterie. Ich bin so frei. Ah. Sehen Sie, Sie haben geglaubt, er ist so schüchtern und jetzt sagt er selber, dass er so frei ist. Ja. Ist es gefällig, Platz zu nehmen? Ich bin so frei. Das sind Sie nicht. Im Gegenteil, Sie sind bescheiden. Wenn man Männer mit Blumen vergleichen dürfte... So könnte man Ihnen mit dem bescheidenen Veilchen vergleichen. Das ist aber wirklich stark. Die schnappt mir das Wort vom Mund weg. Und der klassische Gedanke ist von mir. Erlauben Sie, dass ich gegen das unverdiente Renommee dieser Blume einen Einspruch tue. Das Veilchen drängt sich zuallererst vor, kann's kaum erwarten, bis früher wird, überflügelt sogar das Gras, damit's ja nur früher als alle anderen Blumen da ist am Platz. Wo steckt denn da die Bescheidenheit? Aber es geht schon so. So kommt mancher Mensch zu einem Renommee und er weiß nicht wie. Schnofferl, ja. Sag mal jetzt endlich, wegen was du mich da hergeführt hast. Undankbarer, um dir zu zeigen, dass außer deiner Thekla die schöne Welt noch nicht mit Breitern verschlagen ist. Was, ich so einer die Kur machen? Freilich. Nein, bitte, ich bitte dich, das geht doch nicht. Ach, ich, was ist denn? Was ist denn da Stoff? Mir wird übel. Was ist denn da gut dafür? Na, Sessel, natürlich. Giegel, steh auf. Da ist ja Ihr Freund. Freut mich, die Ehre zu haben. Ich bin so frei. Recht artiger Mann. Der Sessel. Danke. Ist Ihnen vielleicht noch gefällig, unwohl zu sein? Es wird mir bereits besser. Was ist Ihnen denn passiert, Madame Storch? Na, eine Kälkheit. Ein Herr ist mir nachgegangen. Und das hat Ihnen so aus der Fassung gebracht. Ja, die Geschichte halt nicht oft. Da müssten wir alle Tage ohnmächtig nach Hause kommen. Und stellen Sie sich vor, meine Herren, bis ins Haus hinein verfolgt er mich. Ja, die jungen Leute haben eine Effronterie. Ja, der war nicht jung. Aber die Effronterie wird er noch von der Zeit her haben, wo er jung war. Ja. Ich habe was an der Tür. Wenn er meint, meine Herren, beschützen Sie mich bitte. Die Alte braucht einen Schutz. Madame, seien Sie ruhig. Den Kerl werden wir... Giegel, geh her da. Was soll denn gescheit niederschlagen oder hinauswerfen? Keines von beiden. Wir müssen ihm was tun, was ihn geistig demütigt, ohne ihn körperlich zu verletzen. Und wie tut man das? Was im Mittelalter ein Schlag mit der flachen Klinge auf den Rücken war, das ist in der neueren Zeit ein Schlag mit der flachen Hand auf den Hut. Stell du dich auf die eine Seite neben der Tür? Ja. Ich stelle mir auf die andere. Oh, wie glücklich ist man, wenn man unter Männerschutz... Still. Die Hallo, er kommt. Achtung, jetzt geht er haut zu. Eins, zwei, drei. Au! Ui! Was war das? Ich sehe ja nichts. Ich sehe nichts. Mein Hut ist noch ein bisschen über die Ohren drin. Ja, aber wenn ich ihn nur wieder hinaufbringen würde. Sie ist vollbracht, die kühne Tat. Ja, das ist ja. Ja. Verdammt. Ich wäre ja bald erstickt. Gott sei Dank, der Hut ist weg. Was, Teuxel, sehe ich recht? Der Herr von Kautz. Schnuffel? Giegel? Die kennen sich. Die kennen sich. Und du hast dich unterstanden, Giegel. Ich bitte um Verzeihen. Ich habe Ihnen nicht aus eigenen Antrieb den Hut antrieben. Diese Idee ist vom Schnuffel. Oh, so. Bitte, diese Idee ist nicht neu. Und wahrscheinlich mit der Erfindung der Hüte selbst von gleichem Alter. Übrigens haben wir in Sachen geängstigter Tugend kontra unbekannten Verfolger gehandelt. Das adelt unsere Tat und enthebt uns jeder Entschuldigung. Also, mir ist unendlich leid. Ich habe nicht gewusst, dass Sie ein Bekannter von diesen Herren da sind. Bitte, bitte gefälligst Platz zu nehmen. Ich danke. Die Füße tun mir nicht weh. Eher der Kopf. Geschicht Ihnen recht. Warum haben Sie diesen Kopf in ein Haus gesteckt, wo Sie nichts zu suchen haben? Ich hab hier was zu suchen. Den Giegel habe ich gesucht. Ja, meine Nies hat mir den Auftrag gegeben, seine Schritte zu beobachten. Ja, der Herr ist ein Pfiffikus. Was geschieht mir denn, wenn ich es nicht glaube? Und überhaupt ist das Ganze kein Grund, einen distinguierten Mann, der doch kein Schulbub mehr ist, auf eine so normalmäßige Weise zu behandeln. Trösten Sie sich. Kurz war der Schmerz. Und wenn auch die Freude nicht ewig ist, so soll sie doch den ganzen Abend dauern. Hier die amable Pfeidlerin, Wäschfabrikantin und Hemdhandlerin Madame Storch und hier ihre Nichte und Verwandte. Und hier vor allem Herr Knöpfe, der Herr vom Haus und Bruder der Madame Storch. Sehr erfreut. Oder wie? Bitte es nicht ungütig zu nehmen. Und hier meine intimsten Freunde Giegel und Kautz. Ist mir eine unendliche Ehre, oder wohl? Herr von Kautz, auf ein Wort. Schnuffel nur geschwind. Sie nobler Mann, der so viel Glück macht in der eleganten Welt. Sie steigt der Madame Storch nach. Das heißt... Was es heißt, das brauchen Sie mir nicht zu erklären. Ja, sie ist wirklich nicht übel, diese Madame Storch. Und auch ihre Arbeiterinnen. Ja. Aber wie kommt's denn, dass sie den Giegel... Das will ich Ihnen sagen. Er glaubt, an einem solchen Mädel sein Ideal gefunden zu haben. Was? Nun will ich ihm diese ganze Mädelgattung näher zu kennen geben, damit er dann einsieht, wie ihre Nies, die er plantieren will, hoch erhaben ist im Vergleich mit diesem Wesen. Ja, das ist vernünftig. Oh, über diese rätselhafte Dekla werden wir bald Näheres. Also meine Nies, die weiß schon etwas und ist heute ausgegangen, um noch mehr von ihr zu erfahren. Also ich weiß nicht, was sie vorhat, aber so im Zorn habe ich die Frau noch nicht gesehen, seit ihr Mann tot ist. Unter anderem wissen Sie, dass es sehr gut ist, dass wir ungefähr dort zusammentreffen. So? Ich hätte sonst noch zu Ihnen müssen. Wir haben heute Vormittag von dem gewissen Käfer gesprochen. Ja, no? Und? Der ist da. Was? Der Käfer ist hier? Nicht in dem Haus. Ankommen ist er hier. Ein guter Freund hat mir schon seine Adresse verschafft. Da habe ich's. Morgen Vormittag gehe ich hin und heiz ihm ein. Lassen Sie mal anschauen, die Adresse. Aha. Ja, aber Sie, Schnuffel, gehen Sie nicht hin. Sie ist ein schlechter Mensch, der Käfer. Nicht hingehen? Was fällt Ihnen ein? Das heißt, ja, Sie sollen hingehen, habe ich sagen wollen. Gleich morgen Vormittag gehen Sie hin. Versäumen Sie es ja Na, nicht. Na und ob. Na warte, ich werde aber schon in aller Früh dort sein. Ein Glück, dass ich jetzt die Wohnung weiß. Und jetzt wollen wir ein großes Souper aus dem Stegreif arrangieren. Das ist recht. Ja, nur geschwind nachschaut, was von Alimenten im Haus ist und was fehlt, Madame Sturm. Jawohl. Ich schaff alles her, nur sagen, was abgeht. Das ist einmal ein vernünftiger Rät, Herr Katz. Gingen Sie einkaufen? Ja. Haben Sie keinen Korb, Rosalie? Geschwind her damit. Ja, ja, gleich, Herr von Katz. Ich bring euch so... Also bitteschön, Schinken, Zungen, Kälbernis, kalte Pasteten, alle Punschingredienzien, Zucker, Rum, Limone, gesöchte Würstel und ja, so weiter. Schön, schön, ich werde mich auszeichnen. So, da ist der Korb, Herr von Kautz. Oh. Der ist ja viel zu klein, haben Sie nicht so. Nur einen, Rosalie? Oh ja, ja, ja, ich bring ihm gleich. Ja, es hält das Gleichgewicht besser, wenn man zwei Körbe tragt. Ja, so, da ist jetzt der Korb. Der wird ja groß genug sein, ne? Ja, nur her damit. Nur so, da haben Sie ihn. Jetzt kaufen Sie recht für einen, Herr von Kautz. Dann sind Sie ein lieber Mann. Ja. Also in die Küche Speisierung gemacht und zusammengeholfen von allen Seiten. Gigl, rühr dich. Was soll ich denn tun? Feier machen und als Küchenjung die weiteren Befehle dieser reizenden Köchinnen abwarten. Ja, das wird prächtig. Na also vorwärts in die Küche. Ich gehe zu der Kramerin ein Service ausleihen. Und die Rosalia muss zum Bürstenbinder gehen, um Trinkgläser bitten. Was mich ein wenig geniert, das ist der Schnuffel. So? Ich hab glaubt, das ist Ihr Freund. Ja, ein guter, ein lieber Freund. Aber dabei ein äußerst mokanter Kerl. Ja, wir hätten uns viel besser unterhalten, wenn er nicht da wäre. Das wird sich aber für heute nicht ändern lassen. Ja, heute nicht. Aber für morgen. Ich habe ein sehr schönes Landhaus in Weichselberg. Einen prächtigen Garten mit einer Hutschen. Jö, mit einer Hutschen. Einer Schaukel heute nicht. Und mit einer Kegelstadt, mit Saletterln, Busketterln und allen möglichen Etterln. Ja. Und da geben Sie mir morgen die Ehre, Frau von Storch, mit dem Herrn Bruder und der ganzen werten Familie. Ja, gerne. Ich liebe nämlich Gesellschaft und vorzüglich weibliche Gesellschaft. So, so viel schlimmer. Ja, ich bin ein jovialer Mann und da wird dann getafelt, gescherzt und geneckt. Wir werden uns prächtig divertieren. Aber nur dem Schnuffel nichts sagen. Der ist ja gar nicht so mokant, der Schnuffel. Oh, ich sag Ihnen, wann er anfängt, ein infamer Kerl, mein lieber Freund. So komm doch schon, Rosalie. Ja, ja, ja, ich kann mich ja nicht zerreißen, ich komm ja schon. Ja, und ich geh zu der Kramerin. Ich schaff alles her. Nein, kommen Sie nur herein, Mamsell, zu uns. Es hilft Ihnen nichts, Mamsell, den heutigen Abend müssen Sie schon bei uns zubringen. Aber liebe Mamsell, ja, liebe Madame. Ihr müsst ja sonst glauben. Wie kann man denn nur gar so wildfremd tun gegen Nachbarinnen? Ja, wissen Sie nicht, dass uns das kränkt? Ja. Ich will ja niemanden kränken. Na, also... Das Service von der Kramerin ist aber nicht sehr fein. Aber Sie dürfen mir's glauben, ich hab keine Zeit, Madame. Was heißt keine Zeit? Zum Arbeiten ist es viel zu spät. Kommen Sie noch herein, so. Liebe Mamsell, ja, liebe Madame. Ihr müsst ja sonst glauben, dass wir Ihnen zu schlecht sind. Dass Sie aus Stolz Ach, du vielleicht... lieber Himmel, auf was sollt nie stolz sein? Also, geben Sie uns den Beweis. Na gut, ich bleib. Na, so ist also, recht. Sie müssen ja Leute nicht zurückstoßen, die's herzensgut mit Ihnen meinen. Wenn die ein Glasl extra Wein trinkt, bringen wir ihr ein Geheimnis nach dem anderen heraus. Und Sie nehmen es nicht übel, dass wir Sie jetzt einen Augenblick allein lassen, gell? Häusliche Geschäfte, wir haben heute Gesellschaft. Sie werden sich gewiss gut unterhalten. Rennen alle davon und lassen einen allein sitzen. Gesellschaft ist hier. Dann kann ich nicht bleiben. Ich werde mich morgen entschuldigen, ich muss fort. Die malen mir Geschichte leichter, wenn ich allein bin. Mein Gott, sehe ich recht? Thekla? Sie sind hier? Und Sie sind da? Nicht mit Willen. Meine Nachbarinnen haben mich völlig gezwungen. Nachbarinnen? Triumph! Jetzt habe ich so viel als die Adresse. Oh, wie, was kann Ihnen das helfen? Sie haben eine Braut. Ich habe keine mehr. Ich habe sie feierlich verschmäht. Dann werden sie gewiss unter den vielen Mädeln hier eine nach ihrem Sinn finden. Na, glauben Sie, ich bin wegen den Mädeln da? Mein Freund hat mir hergelachselt, dass ich mich zerstreuen soll. Aber ich kann mich nicht zerstreuen. Seien Sie versichert, ich habe ihr nichts getan als Kaffeecreme. Und das ist doch gewiss eine unschuldige Sache. Täglich bin jetzt frei, ich bin unabhängig, hab Geld. Sie müssen mich heiraten, es kann kein Hindernis mehr geben. Oh ja, es ist eines. Aber Sie verdienen mein Vertrauen. So will ich Ihnen also offen alles sagen. Ja. Ja, was ist denn das? Mamsell Thekla? Ja, sie logiert im Haus. Nur ein Zufall hat mich gerade heute hierher gebracht. Ich führe ihn her, dass er es vergisst, und der Zufall führt Sie her, dass ihm wieder einfällt. Also, ich sag's ja, der Zufall muss ein besoffener Gutscher sein. Wie der die Leute zusammenführt, das ist stark. Ich lass nicht mehr von ihr, Mamsell. Es ist noch sehr die Frage, ob das auch wirklich ein Zufall war. Mir scheint, Sie steigen dem jungen Mann nach und delektieren sich an der sukzessiven Abnahme seiner Vernunft. Mein Herr! Schnofferl, ich sag dir's... Startbist, Giegel. Glauben Sie, Mamsell, ich geniere mich vor Ihnen? Ich sag Ihnen offen, dass ich Sie für eine Versteckte halte. Sie sind ein Frauenzimmer, die Fuß fassen möchte in die Herzen der Männer, indem sie ihnen die Köpfe rückt durch melancholischen Anstrich und scheinheilige Koketur. Was habe ich Ihnen getan? Schnofferl, zum letzten Mal. Sie werden um kein Haar anders sein als wir die, die um kein Haar anders sind als wir Sie. Spielen aber die Überspannte, die Reine, die Verklärte, als wir die Jungfrau von Orleans, bevor es zum Militär gegangen ist. Das ist zu viel. Da haben wir es, jetzt weint sie. Richtig, sie weint. Ohne mir dabei ein Maul anzuhängen. Das kann kein gewöhnliches Wesen sein. Mamsell, Sie müssen meine Worte nicht als Beleidigung nehmen. So, was soll es denn nehmen, du grobe an, du... Mamsell Thekla, ich habe dadurch nur... Es ist reine Freundschaft für meinen Freund. Er hat eine höhere Bestimmung. Drum meiden Sie ihn. Das habe ich ja so getan. Ich bin ja deswegen ausgezogen. Mit dem Ausziehen allein ist es nicht abgetan. Ich habe ihm gesagt, dass er keine Hoffnung hat. Das glaubt er nicht, bis Sie nicht einen anderen Liebhaber nehmen. Unmöglich. Ich entsage ihm, ich muss ihm entsagen, aber auch kein anderer soll... Ja, dann nutzt nichts. Und wenn Sie ihn auch bei der Tür hinauswerfen, da bleibt er unten auf der Gossen stehen und schmacht Ihnen die Fenster an. Und was kommt am Ende heraus? Ein zweiter Ritter Dogenburg wie das ihm. Das war der große Liebesmathematiker, der das Fenster auf die höchste Potenz erhoben hat. Der hat auch immer hinübergeschaut und geschaut und so saß er, eine Leiche eines Morgens da. Ich heirat's, ich sehe nicht ein. Eben, warum? Weil du nichts einsiehst, darum willst du sie heiraten und eine andere aufopfern, die so hoch steht wie die Zeder über dem Petersil, wie die Giraffe über der Schopfmeisen, wie der Himalaya über dem Kohlenberg. Mamsell Thekla, ich sag Ihnen... Oh, da ist ein Tisch noch und Servietten. Jetzt geschwind den Tisch gedeckt, helfen Sie mit, Mamsell. Ja, bitte. Oh Gott, wenn so. Ich nur fortgegangen wäre. Schnofferl, helfen Sie den Tisch ertragen. Komm, Giegel. Was? Schau nicht immer auf deine Angebetete. Sie ist ohnehin ganz durcheinander. Was ist denn, Mamsell? Warum die drüben Äuglein? Ich hab Ihnen ja gesagt, Madame, dass ich in keine fröhliche Gesellschaft passe. Proviant. Der Herr von Kautz kommt. Na, der hat hübsch einkauft. Aber wie können Sie denn nur so schwer tragen, Herr von Kautz? Ja, Jugendkraft, meine Aimabelste. Nichts als Jugendkraft. Ja, was ist denn das? Die Mamsell Thekla? Ein Zufall, den jeder kennt und sie tut so unbekannt. Ja, was sehe ich? Man hat ein Souper bereitet oder wie? Man überrascht mich oder wem? Oh, nur auspacken nacheinander und auf die Floschen umachen. Ja, Sabine! Was wünschen Sie denn, Madame? Renn zur Hausmeisterin hinunter, sie soll uns die große Schüssel leihen. Ist recht. Ach, der herrliche Westföllinger oder was? Das nur der goldenen Pasteten nix Geschichte. Und da, meine Herrschaften, schaut's einmal her. Diese prachtvolle Zunge. Na, die muss aber sehr gut sein. Das ist sicher keine böse Zunge. Ein echter Champagner oder was? Oh, der Herr von Kautz ist jetzt roh. Und die feinen Delikatessen. Also jetzt geschwind die Sessel gestellt. Ja. Also Platz genommen und niedergesetzt. Ja, alle. Die kalte Pasteten soll den Anfang machen mit dem Kaviar. Ja. Und unterdessen schneiden wir den Schinken auf. Dann kommt der gesulzte Fisch. Und gleich einen Champagner-Stuppe in die Luft spediert. Madame Storch! Madame Storch! Was ist denn, Sabine? Eine noble Dame kommt, eine vornehme Frau. Eine vornehme Frau? Sie hat bei der Hausmeisterin um die Mamsell Thekla gefragt. Dann hat ihr die Hausmeisterin gesagt, dass sie da herum ist und was für Herren da sind. Ja, wie kann denn die Hausmeisterin das wissen? Ah, die weiß immer alles. Eine Dame? Sie ist ganz raviat hinter mir nach auf der Stirn. Ui, da ist sie. Verzeihen, wenn ich ungelegen komme. Die Frau von Erbsenstein. Meine Nies. Das ist ja recht eine charmante Gesellschaft. Ja, es ist im Grunde keineswegs. Ich bin bloß wegen des Giels da. Wahrscheinlich, um seine Verlobung mit dieser Mamsell hier zu feiern. Aber wer sagt denn so was? Von mir aus ist keine Einwendung zu befürchten. Ich will nur Herrn Giegel seine zukünftige zu erkennen geben. Lieber Gott, sie weiß etwas. Sie ist die Tochter des durchgegangenen Herrn Stimmer, der Sie, Herr Onkel, um die ungeheure Summe bestohlen hat. Die Mamsell Thekla? Die Stimmerische? Ich kann nicht mehr. Sind's gescheit, Herzl, Stimmerische? Jetzt wünsche ich allerseits die beste Unterhaltung. Einen Sessel. Die Stimmerische fällt um. Wasser, Wasser. Aber es ist ja kein Tropfen da. Nichts als Wein. Sie stirbt. Stimmerische, gib einen Laut von dir. Am besten, wir machen ihr gleich Smied auf. Ja, ja, das wird am besten sein. Am allerbesten wird sein, wir drei überlassen das den Damen und verschwinden. Kommen Sie, Herr von Karls, komm, Giegel. Ja, ich muss. Jedenfalls vergessen Sie nicht, meine Damen, ich erwarte Sie morgen in meinem Landhaus. Ja. Auf Wiedersehen. Ach, gute Nacht, Allseits. Komm, Giegel, komm. Ja, wenn es sein muss, gute Nacht. Im Wein liegt die Wahrheit, sagt man. Aber bis zur Wahrheit war der Wein noch gar nicht in uns hineingesickert. Nicht einen Millimeter, nicht ein Tropfen. Da schiebt sich diese elementare Konfusion dazwischen. Wir sind nach Hause gegangen, keines Festes mehr fähig. Geblieben sind die Delikatessen. Na, darum mache ich mir keinen Kummer. Die haben an diesem Abend gewiss noch einen Magen gefunden. Denn der Madame Storch oder den ihres Bruders Knöpfel und die ihrer vorstädtischen Jungfrauennäherinnen. Gesegnete Mahlzeit. Der Kauz hat's spendiert. Was der Herr Kautz noch spendiert hat, nämlich eine dringende Einladung der Geschwister Storch mit näherisch-jungfräulichem Anhang in sein Landhaus in Weichselberg, davon wusste ich nichts. Aber ich habe so meinen Plan. Davon weiß er nichts. Es kommt alles noch raus, wie das Gras im Frühling und der Mond, wenn er im Kalender steht. Deshalb lassen wir den Mädeln aus der Vorstadt vorerst ihre Freude.